schau ich zu deinem Kreuze hin, wo du für mich gestorben bist. Zu Schaden wird, was uns gewinnt, was einst mein Stolz gewesen ist. Dein Kreuz zerstört den falschen Ruhm, durch deinen Tod bin ich befreit, gebunden als dein Eigentum, an dich allein für alle Zeit. Sieh an sein dorngekröntes Haupt, aus seinen Wunden quillt sein Blut. Und wer an solche Liebe glaubt, dem kommt sein Kreuzesschmerz so gut. Was ich zum Dank auch gebe dir, die ganze Welt ist noch zu klein. Der Dank für diese Liebe hier kann nur mein eigenes Leben sein.